Het Fritz ein Frau hat zum Trauser Schoppe, von der Kammer nein Galopp und hin der Kammer aus Galopp. Unser Väter Fritz ein Frau hat zum Trauser Schoppe, von der Kammer nein Galopp und hin der Kammer aus Galopp. Rädchen vor und Rädchen mit der drinnen Speie, wann die Mädchen mutig sein und du es liegt vor Sonnige. Hin und Rädchen vor und Rädchen mit der drinnen Speie, wann die Mädchen mutig sein und du es liegt vor Sonnige. Mager wie die Hengste.